bist du kühl, dass ich noch das Hemd fühl. Sie dir, weil ich sonst total erfriere. Marie, Marie, kennst du nicht den kleinen Dreh, wie sich Feuer machen lässt? Feuer schießt gleich in die Höhe, wenn man in die Flamme. Oh Marie, zum Kuss um Kuss, wirst du steigt der Celsius. Marie, Marie, also komm, komm näher ran, dass auch ich mich wärmen kann.